Alle meine Freunde stinken morgens schon nach Bier. Sippe schön im Studio, bin ziemlich deformiert. 1, 2, 2 und BAZ, ich glaub, du hast kapiert. Wieder viel zu Hacke, da hilft nur noch Kokain. Alle meine Brüder stinken morgens schon nach Bier. Sabo 1, 2, 2, ich krieg die Bier auf Super Bier. Jetzt schon rast du bei, doch nicht befriedigt bei den Gier. Die Lupe Wodka, 1, 2, 2, mal kein Gewirr. Meine Freunde stinken morgens schon nach Bier. Sippe schön im Studio, bin ziemlich deformiert. 1, 2, 2 und BAZ, ich glaub, du hast kapiert. Wieder viel zu Hacke, da hilft nur noch Kokain. Alle meine Brüder stinken morgens schon nach Bier. Sabo 1, 2, 2, ich trink die Bier und Super Bier. Setz schon rechts und Weihnacht, nicht befriedigt bei den Gier. Trink die Lupe, Wodka, 1, 2, 2, mal kick Revier. Ich pisse Wunder auf den Schiebedach. Sippe schön im Studio, bin ziemlich deformiert. 1, 2 und BAZ, ich glaub, du hast kapiert. Wieder viel zu hacke, dann ist